1. ICH war Beret, mich von denen finden zu lassen, die nicht nach mir fragten, und antwortet jenen, die mich nicht suchten, in dem ICH mich einem Volk offenbart, das meinen Namen ignoriert. 2. Den ganzen Tag überstreckte ICH mein Hand nach einem widerspenstigen Volk aus, das beharrlich eigen wedging und seinen eigenen, schadlichen Vorstellungen folgte. 3. Dies Menschen provozieren mich standig durch ihre offentlichen Handlungen, in dem sie in Garten opfern und auf Ziegelsteinen Raucherwerk für fremde Götter verbrennen. 4. Sie halten sichen graben auf, verbringen nackte in geheimen Orten, verzehren unrein Schweinfleisch und füllen ihre Gefäß mit abscheulichen Speisen. 5. Debi behaupten sie gegenüber anderen, sie seien zu heilig für ein Anerhörung, was meinen Zorn wie ein standig Lodensfuhr in Fact. 6. Da ihr Taten wo mir schriftlich festgehalten sind, wird ICH nicht lange schweigen, sondern sie für überholten zur Rechenschaft ziehen und sie angemessen bestrafen. 7. ICH wird sowohl ihr Sünden als auch die ihr Vorfahren vergelten, da sie mich auf den Bergen durch ihr Opfer rituell intert haben, weshalb ICH ihnen none ihren Lohn zu teilen. 8. So why man ein Guttraub in einem schlechten Bundel schont, weil sie siegen in Thult, so wird ICH am meiner truen Diener willen handeln und nicht das gesamte Volk vernichten. 9. ICH wird nach kommen aus Jacob und urban aus Judah hervorgehen lassen, damit mein Ozerwulten das Land besitzen und mein Diener dort dauerhaft wohnen können. 10. Die Eben Saren wird zur Weid für Kleinvien das Talake zu einem Ruheplatz für Rinder werden, bestimmt für mein Volk, das mich aufrichtig gesucht hat. 11. Jedoch, die den Herrn verlassen und meinen heiligen Berg vergessen hat, in dem fremden Gotten des Glücks und des Schicksals Opfer darbringt, wird it Konsequenzen tragen. 12. ICH bestimm uch für das Schwert, so dass algetotet wordet, weil auf mein Ruf nicht reagiert und stattdessen das getan hat, was mir missfault. 13. Aus diesem Grund verkündet Gott, der Herr, dass sein Diener ausreichend zu essen und zu trinken haben werden, waren der Hunger und Durst leiden must. 14. Waren mein Diener aus Freud über Glück jubeln werden, werdet vorherseleid schreien und aufgrund ihrer inneren Verzweiflung klagen. 15. Ihr Name word meinen Ozerwulten nur noch als Flugwort dienen. Waren der Herr sein Waren Diener mit einem wollig neuen Namen bezeichnen word. 16. Wer künftig im Land siegen sucht oder einen Eder blickt, word dies beim Wahrhaftigen Gott tun, da die früheren Not vergessen und aus meinem Blickfeld verschwunden sind. 17. Den ICH erschaff einen neuen Himmel und ein neue Erde, so dass man und die Vergangen in Dinge nicht mehr denken word und sie niemandem mehr in den Schin kommen. 18. Freut euch stattdessen über das, was ICH erschaff, den ICH verwandelt Jerusalem in einen Ort des Jubels und make sein Bewohner zu einer Quell der Freud. 19. ICH selbst word über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen, wobei weder weinen noch klageschrei Gemmels wieder in der Stadt zu horen sein werden. 20. Es word dort kein Sorgelinch mehr geben, deiner Wenige Tage leben, und kein Alten Menschen, die ihr Lebenszeit nicht wollenden, da selbst ein hundert Jahriger als Jung gilt. 21. Die Menschen werden Hauser bohren und die selbst bewohnen, und sie werden Weinberg anlegen, deren Ertrage personlich zu geniessen. 22. Sie werden nicht für Anderborn oder Flansen, sondern so lange leben wie die Baum, damit mein Ozerwulten das Ergebnis ihrer Arbeit wohl ausschöpfen können. 23. Ihr Muhe wird nicht vergeblich sein und ihr Kinder werden nicht für ein plötzliches Unglück geboren, da sie und ihr Nachkommen ein von Gott gesegnetes Geschlecht sind. 24. Es wird geschehen, das ICH ihnen antwort, noch bever sie mich rufen und ihr bitten erhor, warend sie noch mitten im Gebet sind. 25. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden, der low word stro. Fressen wie das Rind, und die Schlange word niemanden mehr verletzen, da auf meinem heiligen Berg kein Unheil geschieht.